Individualität. Die Individualität steht im Zentrum unserer Betrachtung. Wenn wir über den Menschen als freies, ja frei geschaffenes Wesen sprechen, wir erleben uns selbst als ich-bewusste Wesen. Wir erkennen uns beim Blick in den Spiegel. Für uns gilt, ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. Aber dieses ich denke, also bin ich, ist nur uns selbst vermittelbar. Kein anderer Mensch vermag in unsere Seele einzudringen und unser Ich zu erleben, zu erkennen oder gar zu extrahieren. Es ist eine Erfahrung, die nicht dupliziert werden kann. Jeder von uns erlebt sie für sich und nur für sich allein. Wir dürfen unterstellen, dass es nicht nur uns selbst so geht, sondern auch allen anderen Menschen. Aber das ist nur der Erfahrung unserer Interaktion mit ihnen geschuldet, die uns nahelegt, aber nicht beweist, dass es so ist. Mit dem Solipsismus gibt es sogar eine philosophische Idee, die das Gegenteil für denkbar hält. Diese unbedingte Abgrenzung unseres Ichs gegenüber der Außenwelt begründet, dass kein anderer den Anspruch gegen uns erheben kann, uns dieses Ichs zu entkleiden und uns nicht mehr als Individuum zu sehen, sondern als Teil einer gesellschaftlichen Maschine, die von fremder Willkür errichtet wurde. Ohne diese Autonomie, das Eigentum an unserer eigenen Person, ist Menschenwürde nicht denkbar, noch viel weniger herstellbar. Indem der Sozialismus das Individuum in seinem Wert herabwürdigt und seine Ansprüche hinter die Forderungen einer anonymen Masse stellt, greift er also die Menschenwürde direkt an. Nur die Philosophie der Freiheit, basierend auf dem christlichen Verständnis vom Menschen als von Gott frei geschaffenem Geschöpf, kann daher die Menschenwürde auch wirklich in ihrer Wurzel bejahen und verteidigen. Die Feindschaft des Sozialismus gegen die Freiheit des Individuums und damit gegen die Anerkennung der Individualität als solcher hat, folgt man der historisch-empirischen Betrachtung Igor Schafarewitschs, eine spirituelle religiöse Wurzel. Man erkennt das daran, dass alle Bewegungen in der Vergangenheit, die sich gegen das Individuum und den Individualismus gewandt haben, zugleich auch die Religion, insbesondere die christliche Religion, bekämpft haben. Dieser Antagonismus geht in der christlichen Heilsgeschichte darauf zurück, dass Satan, der Feind des Menschen, von Neid auf das göttliche Geschenk der Freiheit des Menschen erfüllt ist. Sein Streben ist letztlich darauf gerichtet, Gott zu beweisen, dass dieses Geschenk ein Irrtum war, dass der Mensch es nicht verdient hat, frei zu sein. Er hat es damit auch nicht verdient, ein mit Selbstbewusstsein beseeltes Wesen zu sein, dass er des göttlichen Geschenkes unwürdig ist. Um diesen Beweis zu erbringen, dass das Individuum per se ein falsches Konzept für uns ist, versucht Satan, die Freiheit des Menschen zu korrumpieren, und zwar auf zwei Ebenen. Einer individuellen Ebene, die man Seele nennt, und einer Ebene der Rahmenbedingungen, die man gesellschaftliche Ordnung nennt. Die Seele korrumpiert sich durch die Sünde, die Ordnung korrumpiert sich durch Unfreiheit und Unordnung. Beide stehen in korrespondierender Wechselwirkung zueinander. Er erzeugt einen, im wahrsten Sinne, Teufelskreislauf, bei dem individuelle und gesellschaftliche Sünde sich gegenseitig bedingen und verstärken. Die individuelle Sünde untergräbt die Ordnung, die in der Lage ist, Freiheit und Individualismus zu gewährleisten, und die Ordnung der Unfreiheit schafft Bedingungen zur Förderung der Sünde, weil im Sozialismus die Bereitschaft zu Brutalität, Grausamkeit und Verbrechen ein Überlebensvorteil ist. Daher gehen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und moralischer Verfall immer Hand in Hand.